Den Namen Norman Bates denkt man an den Schauspieler Anthony Perkins oder den Regisseur Alfred Hitchcock. Wem dagegen fällt so Psycho, der amerikanische Schriftsteller Robert Bloch ein? Immerhin ist der dem Film zugrunde liegende Roman seinem Hirn entsprungen. Bloch lebte von 1917 bis 1994, schrieb Unmengen von Kurzgeschichten, Science-Fiction-Stories und Drehbücher, unter anderem für Star Trek, und hat auch die folgende Geschichte ersponnen. Ich fahre mit dem Auto auf ein Licht zu. Ein Licht am Ende der Straße. Das Licht wächst. Es wird schnell größer. Jetzt erkenne ich, es ist ein Haus. Ein helles, glühendes Haus. Ich halte den Wagen an, steige aus, will darauf zugehen. Aber das Haus kommt auf mich zu. Seine Lichter sehen wie Zähne aus. Das Haus will mich verschlingen. Stehen bleiben. Um Himmels Willen, stehen bleiben. Ich heiße Philipp Dempster. Ich schlafe, ich träume. Meine Füße gehorchen mir nicht. Ich bin jetzt drin. Tief drinnen in dem Haus. Die Wände sind warm und feucht, wie von einem pulsierenden, atmenden Ding. Vor mir eine Art Zelle. Dahinter ein lallendes Wesen, das schlurfend näher kommt. Es ist eine Frau, aber keine richtige Frau. Ihre Glieder sind verkohlt, ihre Augen sind schwarze, leere Höhlen. Sie winkt mich näher heran mit einem Finger, dessen letztes Glied weggebrannt ist. Ich bin machtlos. Ich fühle, wie ich zu ihr hingezogen werde. Sie streckt mir die verstümmelten, entstellten Arme entgegen. Sie spitzt die Lippen. Sie will mich küssen. Ich schreie auf. Ich halte das nicht aus. Ich werde verrückt. Rettet mich vor diesem toten Wesen. Aber der Schrei bricht lautlos aus meinem Mund. Jetzt greifen ihre Arme durch das Gitter. Hilf mir, murmelt sie. Hilf mir. Ihre Lippen wölben sich vor. Sie verschlingt mich. Hilfe, ich brenne. Ich heiße Philipp Dempster. Ich habe grauenhafte Träume. Feuerengel von Robert Bloch. Wenn etwas explodieren soll, muss zuerst jemand die Lunte anzünden. Ich saß an jedem Abend bei Tracy, als Ed Cronin ins Lokal kam. Hallo Phil, wie geht's denn so? Oh, bergab. Ich meine das Buch. Welches Buch? Den Roman über die Sekten. Ach so. Ich schreibe jetzt ein anderes. Oh, das freut mich. Mich nicht. Ich krieg den Aufbau einfach nicht hin. Manche von den Jungs behaupten, dass sie sich schon länger hier herumtreiben. Großartig. Immer auf der Jagd nach einer Story. Wie soll denn der Titel heißen? Vielversprechender junger Autor trinkt sich zu Tode? Warum nicht? Stimmt doch, oder? Ich trinke, weil es mir schmeckt. Wirklich? Phil, ich habe sie beobachtet. Wovor haben Sie Angst? Wollen Sie Psychiater spielen? Das reden wir von was anderem, ja? Was halten Sie von einem Auftrag? Ich arbeite an einem Buch. Durch eine kleine Abwechslung kommen Sie vielleicht aus Ihrer Flaute heraus. Worum geht's? Um eine neue Wochenserie für die Sonntagsbeilage. 5 bis 6 Fortsetzungen. Über das Sektenunwesen in unserer Stadt. Nicht alle Sekten sind Schwindelvereine. In unserer Stadt gibt es 5 oder 6, die einen verdächtigen Eindruck machen. Die sollen Sie sich mal anschauen. Also, was sagen Sie? Wie hoch ist das Honorar? Der Alte wollte bis zu 150 gehen, aber ich habe ihm gesagt, dass Ihr Name 200 wert ist. Und wann soll die Serie anfangen? Sonntag in einer Woche. Na gut. Kommen Sie morgen in mein Büro. Dann geben wir Ihnen die Unterlagen, die wir zusammengetragen haben. Ich ging nach Hause. Die Wohnung war leer und kalt und unaufgeräumt wie immer. So anheimelnd wie ein Kühlschrank, in dem das Zeug seit Monaten vor sich hin fault. Und seit Monaten konnte ich mich nicht aufraffen, etwas dagegen zu tun. Genauso wenig, wie ich arbeiten oder schreiben konnte. Das Einzige, was ich konnte, war trinken. Nur das half. Hilf mir, murmelt sie, hilf mir. Ihre Lippen wölben sich vor. Sie verschlingt mich. Das kommt davon, wenn ich nicht genug trinke. Ich träume meinen ureigensten, maßgeschneiderten Traum. Seit Wochen, seit Monaten. Ich griff nach einer Zigarette, aber ich machte sie sofort wieder aus. Denn wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und ich hatte eine Todesangst vor dem Feuer. Alles vorbereitet. Hier ist die Namensliste der Sekten. Alles Nähere steht in diesem Notizbuch. Ach, haben Sie einen Presseausweis? Diese Leute machen sich nichts aus der Presse. Besser, wenn ich dort erst mal rein zufällig auftauche. Seien Sie vorsichtig. Wieso? Naja, manche dieser Sektierer sind ziemlich fanatisch. Haben Sie eine Pistole? Pistole? Nun mal sachte, was ist denn los? Tja, ich habe schon zwei Jungs rausgeschickt, die uns Informationen beschaffen sollten. Die haben teilweise ziemlich unerfreuliche Erfahrungen gemacht. Deshalb haben Sie mich geholt, weil Ihre Mitarbeiter schon kalte Füße bekommen haben. Und weil Sie wissen, dass diese Sektierer jetzt nur darauf warten, dass ein Fremder bei Ihnen auftaucht. Soll ich mich für Ihre paar Scheine vielleicht umlegen lassen? Also hören Sie mal. Wenn das so ist, dann können Sie auf mich zählen, weil ich nämlich das Geld gut brauchen kann. Was? Cronin, wo bleibt Ihr Humor? Wegen eines Zeitungsartikels wird heutzutage kein Mensch mehr umgebracht. Die Lunte brannte schon, nur wusste ich es nicht. Beim Essen guckte ich mir das Notizbuch mit den Informationen durch. Den Anfang meiner Liste bildete die Weiße Bruderschaft. Hochwürden Amos Peabody maßt sich göttliche Eigenschaften an, sagt für die Jahrtausendwende das Ende der Welt voraus. Frühere Prophezeiung von 1990. Versammlung jeden Dienstag und Donnerstag 20 Uhr. Dienstag, das ist heute. Den Nachmittag verbrachte ich im Zeitungsarchiv und in der Gerichtsbibliothek. Dieser Peabody schien der übliche Typ des tüchtigen Geschäftemachers zu sein. Zwei Cadillacs und ein Hermelinmantel waren die Requisiten seiner öffentlichen Auftritte. Aber dass er eine 14-Zimmer-Villa bewohnte und etliches Kapital in Grundstücken und Wertpapieren stecken hatte, wussten seine Anhänger wohl kaum. Schließlich verkündete er die frohe Botschaft vom Weltuntergang und predigte die Abkehr von jedem irdischen Besitz. Sie fangen früh an. Wieso? Naja, einen doppelten Whisky auf nüchternen Magen. Oder haben Sie schon gegessen? Nö. Ich war zu früh vor dem Haus der Weißen Bruderschaft angekommen und deshalb vor der Kälte in eine Bar geflohen. Hilf mir, hilf mir. Aber es war nicht nur die Kälte. Ich wusste nicht warum, aber ich wollte nicht zu dieser Versammlung. Ich hatte eine unbestimmte Angst, als erwartete mich dort etwas Unangenehmes. Also bestellte ich noch einen Whisky und blieb sitzen. Dann ging die Tür auf und ein Mädchen mit kupferrotem Haar kam herein. Ein Mädchen wie aus einem Traum. Ein Mädchen, von dem man immer träumt, angesprochen zu werden. Meine Träume waren schon lange anders. Verzeihen Sie, sind Sie nicht Philipp Dempster? Ich wollte Sie schon immer mal kennenlernen. Wie bitte? Entschuldigen Sie, ich habe mir eingebildet, Sie zu erkennen, aber ich bin mir nicht sicher. Sie sehen genauso aus wie das Foto auf dem Umschlag. Ach, Sie haben mein Buch gelesen? Natürlich. Wir haben 3 Stück für die Bibliothek gekauft. Sind Sie Bibliothekarin? Früher mal. Jetzt arbeite ich als Privatsekretärin. Aber wie unhöflich von mir, Sie zu überfallen, ohne mich vorzustellen. Aber nein, das finde ich großartig. Man erlebt das nicht oft. Ich heiße Marie Rieu. Französin? Mein Vater war Franzose. Ich bin in New York geboren. Wundervolle Stadt. Was trinken Sie? Bourbon. Wir unterhielten uns. Auch sie war in die Bar gekommen, weil sie gefroren hatte. Sie wollte ihre Tante besuchen, aber die war nicht zu Hause gewesen. Wir sprachen über mein Buch. Je länger wir uns unterhielten, umso besser gefiel es mir, hier zu sitzen und diesem schönen Mädchen zuzuhören. Halte ich Sie von einer Verabredung ab? Aber nein, keine Spur. Ich wäre nirgends lieber als hier. Ich habe mich schon lange nicht mehr so wohl gefühlt. Sie sehen immer wieder auf die Uhr. Ich wette, Sie erwartet heute Abend noch ein Rendezvous. Nein, kein Rendezvous, ein Bericht. Ein Bericht? Sagt Ihnen der Name Weiße Bruderschaft etwas? Nein. Ist das eine Sekte? Ja, eine ziemlich üble sogar. Nehmen Sie noch einen Bourbon? Ich erzählte ihr alles über die Weiße Bruderschaft und sie hörte mir gespannt zu. Ich sagte mir, dass ich genauso gut am Donnerstag zu dieser Versammlung gehen konnte und blieb. Mittlerweile war ich auch schon zu beschwipst. Vom Alkohol und dem Duft ihrer Haare. Oh, Entschuldigung, rauchen Sie? Nein, nicht mehr. Ich versuche es mir gerade abzugewöhnen, aber bisher ist es mir noch nicht gelungen. Es stört mich nicht, rauchen Sie ruhig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute so dumm sind. Peabody muss inzwischen ungefähr 600 Anhänger haben. Und von allen lässt er sich den Besitz überschreiben. Die frohe Botschaft vom Weltuntergang. Wie kann man denn darauf hereinfallen? Das sind immer Leute, die vor der Wirklichkeit fliehen. Wer nicht trinkt oder Drogen nimmt, der rennt eben zu einer Sekte. Apropos, ich glaube, ich sollte jetzt nach Hause gehen. Ich trinke in letzter Zeit zu viel. Kann ich Sie mitnehmen? Mein Wagen steht draußen. Ich glaube, ich fahre Sie besser nach Hause. Das heißt, wenn Sie mich Ihr Auto fahren lassen. Als wir draußen waren, merkte ich erst, wie viel ich getrunken hatte. Aber was noch schlimmer war, zu Hause entdeckte ich, mein Notizbuch war weg. Eine Zeit lang lost die Lunte ganz langsam. Dann fängt der Funke plötzlich wie verrückt an zu rennen. Ich stieg in mein Auto. Ich musste wohl oder übel noch einmal zur Bar zurück. Als ich merkte, dass ich wirklich zu betrunken war, um zu fahren, ließ ich das Auto stehen und ging die letzten Häuserblocks zu Fuß. Im Halbschlaf rüttelte ich an einer Klinke. War das die richtige Bar? War sie bereits geschlossen? Ich schleppte mich irgendwo anders hin. Warum, weiß ich nicht. Und zum Schluss knatterte die Lunte ganz laut. Das war kein Knattern. Das war ein leises Murmeln, das zu einem Tosen anwuchs. Es toste in meinen Ohren. Es verschlug mir den Atem. Was ich gesehen hatte, konnte ich erst begreifen, als ich neben dem Feuermelder wieder zu mir kam. Das Haus der Weißen Bruderschaft war vor meinen Augen in Flammen aufgegangen. Also, Mr. Dempster, versuchen Sie nochmal, sich an jede Einzelheit zu erinnern. Die Sache ist ernst. Aber ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Warum sind Sie nicht zu Ihrem Auto zurückgegangen, als Sie entdeckten, dass die Kneipe schon geschlossen hatte, sondern in die umgekehrte Richtung zum Haus der Weißen Bruderschaft? Ich kann mich nicht genau erinnern. Ich hatte getrunken. Sie wissen doch, wie das ist. Das weiß ich eben nicht. Und ich möchte, dass Sie mir das erklären. Ich muss die Flammen gesehen haben und den Qualm. Um wie viel Uhr? Ich sagte Ihnen bereits, es muss ungefähr 10:50 gewesen sein. Sind Sie sicher, dass Sie sofort Feueralarm gegeben haben? Natürlich, was denn sonst? Dann muss sich jemand geirrt haben. Wir haben die Aussage eines Taxifahrers, der genau um 10:50 am Haus der Weißen Bruderschaft vorbeigefahren ist und keine Flammen bemerkt hat. Und Sie hat er auch nicht gesehen. Ja, daran kann ich nichts ändern. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Tatsächlich? Augenblick mal, was soll denn das? Glauben Sie etwa, ich hätte den Brand gelegt? Ich denke gar nichts. Ich habe nicht mal gesagt, dass es sich um Brandlegung handelt. Um das zu ermitteln, sind wir ja hier. Ich habe das Haus nicht angezündet. Sonst hätte ich wohl kaum den Feueralarm ausgelöst. Das wäre doch unsinnig, oder? Außerdem habe ich gar kein Motiv für diese Tat. Brandstifter brauchen kein Motiv. Zumindest kein sinnvolles. Es genügt, dass sie einfach gerne sehen, wie es brennt oder wie die Feuerwehr angerast kommt. Manche werden angeblich von Stimmen verfolgt, die sie dazu drängen. Oft erfassen sie gar nicht, was sie tun. Sie sind in einer Art Rauschzustand. Das können Sie mir doch nicht anhängen. Chef, das Mädchen ist da. Augenblick, Dempster. Ich komme gleich zurück. Ich weiß nicht, ob er 5 Minuten wegblieb oder eine Stunde. Ich saß nur da und starrte vor mich hin. Das Wort Pyromanie kreiste in meinem Kopf. Ich schreie auf, ich halte das nicht aus. Ich werde verrückt. Rettet mich vor diesem toten Wesen. Geht in Ordnung, Dempster. Sie dürfen jetzt gehen. Aber was war denn jetzt? Sie sagt, sie hätte sich nicht vor eins von Ihnen verabschiedet. Tut mir leid, dass ich Sie so hart angefasst habe. Aber bei Brandstiftung habe ich schon die sonderbarsten Fälle erlebt. Ich hätte jetzt gern geschlafen, aber dazu war keine Zeit. Ich fuhr mit einem Taxi zu der Bar. Ich musste mein Notizbuch wieder haben. Hier ist es. Ich habe es heute Morgen beim Aufräumen gefunden. Ein Polizist war hier und hat danach gefragt. Haben Sie etwas mit dem Feuer zu tun? Haben Sie denn nicht in dem Buch gelesen? Dazu hatte ich noch keine Zeit. Im Ernst, haben Sie etwas damit zu tun? Klar, ich habe das Feuer gelegt. Was, Sie? Tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Sie haben doch sicher von Peabody gehört, oder? Ihn und 3 andere hat es erwischt. Das muss eine grässliche Todesart sein. Ich wollte es sehen. Ich musste es sehen. Das Haus der Weißen Bruderschaft. Das Dach existierte nicht mehr, aber die Fassade stand. Die leeren Fenster sahen wie blinde Augen aus. Die offene Haustür wie ein verbrannter Mund. aus dem der Gestank von Fäulnis drang. Das Haus glüht. Seine Lichter sehen wie Zähne aus. Es will mich verschlingen. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Endlich, Dempster. Wo haben Sie denn gesteckt? Haben Sie das Notizbuch wieder? Ja. Sie haben also schon mit Captain Dalton gesprochen? Natürlich. Im ersten Moment hatte ich Angst, Sie könnten etwas damit zu tun haben. Das wäre gar nicht gut gewesen für die Zeitung. Oh, Ihre Rücksicht rührt mich zu Tränen. Ach, hol Sie der Teufel, wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen wirklich gut? Müde bin ich, sonst nichts. Haben Sie mir sonst nichts zu sagen? Nein, ich habe Dalton alles gesagt, was ich wusste. Schön. Dann legen Sie sich mal aufs Ohr. Als ich genug getrunken hatte, schlief ich traumlos, bis es dunkel war. Dann rief ich Marie Rieu an und verabredete mich mit ihr zum Essen. Sie sagte gleich zu. Tut mir leid, dass Sie in diese Sache verwickelt wurden. Mir nicht. Die Polizei hat geglaubt, Sie hätten das Feuer gelegt, nicht wahr? Sieht ganz danach aus, aber Ihr Alibi hat mich reingewaschen. Das war sehr nett von Ihnen. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Aber Sie haben sich doch gar nicht um eins von mir verabschiedet. Nein. Vielleicht haben noch 5 oder 10 Minuten gefehlt. Hätte ich das der Polizei sagen sollen? Auf keinen Fall. 1 Uhr war prima. Damit haben Sie mir das Leben gerettet. Ich könnte Sie umarmen. Phil, haben Sie den Brand gelegt? Natürlich nicht. Außerdem ist noch gar nicht erwiesen, dass es sich um Brandstiftung handelt. Doch. Haben Sie die Zeitung nicht gelesen? Jemand muss durch das Kellerfenster eingestiegen sein und eine Kanne Petroleum über die Holztreppe gegossen haben. Deshalb gab es für die Leute in den oberen Stockwerken keine Rettung. Am Tisch neben uns flambierte der Kellner Crêpe Suzette. Ich starrte die Flammen an. Was war bloß mit mir los? Wo war ich kurz vor 1 gewesen? Was hatte ich gemacht, bevor ich Alarm gegeben hatte? Warum konnte ich mich an nichts mehr erinnern? Das Bild von roten und blauen Flammen verfolgte mich und das Essen wurde mir zur Qual. Armer Phil, Sie sind ja ganz durcheinander. Das tut mir leid, aber ich musste an die frische Luft. Der See ist wirklich schön bei Nacht. Es war eine gute Idee, hierher zu fahren. Marie, ich bin so froh, dass du bei mir bist. Das ist so schön mit dir. Ja, wirklich? Warum küsst du mich dann nicht? Sie erwiderte meinen Kuss fast gierig. Ihr Körper drängte sich an mich. Und plötzlich erstarrte sie. Was ist? Lass mich, Philipp. Habe ich dir wehgetan? Du kannst mir nicht wehtun. Kein Mensch kann das. Nicht mehr. Was soll das heißen? Meine Mutter hat meinen Vater schon betrogen, als ich noch ganz klein war. Und dann hat sie ihn verlassen. Und jetzt betrügt sie meinen Stiefvater. Marie, was ist los? Hast du Angst, dass ich es nicht ernst meine? Du sollst mich lassen. Es tut mir leid, wenn ich... Nimm deine dreckigen Hände von mir. Ihre Hände eiskalt und ihre Lippen wie Feuer. Aber Eis brennt nicht. Kann nicht brennen. Sie machte sich los und rannte davon. Ich war so verdutzt, dass ich eine Zeit lang brauchte, bis ich begriff, dass sie fort war. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Suchen Sie jemanden? Ich warte bloß, Bruder. Bruder? Der Mann, der neben meiner Haustür stand, sah sonderbar aus. Sehr klein, tiefliegende dunkle Augen, das Gesicht unnatürlich blass, die Lippen dagegen so rot wie geschminkt. Er musste sie aufgebissen haben. Sie waren blutig. Als ich in meiner Wohnung war, atmete ich erleichtert auf. Ich hatte genug von hysterischen Mädchen und kleinen, unheimlichen Männern. Ja, hallo? Phil, wie weit sind Sie? Was meinen Sie? Ihren Artikel über die Kirche des Goldenen Lichts. Also ich denke nicht daran, die Idee mit der Serie aufzugeben, nur weil eine der Sekten abgebrannt ist. Wie spät ist es eigentlich? 9 Uhr. Oh. Also machen Sie sich an die Arbeit. Kann ich was für Sie tun? Vitalcreme? Was ist das? Oh, die müssen Sie probieren. Die Creme gibt Ihrer Haut die Lebensenergie zurück. Den Vormittag hatte ich wieder mal in der Bibliothek verbracht. Dann war ich zu dem Gebäude gefahren, in dem sich die Kirche des Goldenen Lichts von Professor Riccardi befand. Hübscher, moderner Ziegelbau. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Beim Eintreten ertappte ich mich bei dem Gedanken, ob es wohl einfach sei, das Haus in Brand zu stecken. Das Licht ist der Quell der Schöpfung. Milton. Hallo Philipp, freut mich. Was machen Sie denn hier? Seit wann interessieren Sie sich denn für Leute wie Riccardi? Seit ich einen Patienten habe, der auf diesen Verein schwört. Und Sie? Ein Artikel für die Zeitung. Psst. Lassen Sie uns nach drüben in den Coffeeshop gehen. Da erzähle ich Ihnen davon. Dr. Milton Schwarm war Psychiater. Und so gut, dass die Polizei ihn zeitweise als Berater einsetzte. Ich kannte ihn schon länger. Wir verkehrten fast freundschaftlich miteinander. Haben Sie die Heilungen gesehen? Das sind sicher Schwindler. Ich wette, Sie waren genauso wenig krank, wie dieser Riccardi ein Professor ist. Woher wissen Sie das? Ich habe ein bisschen geschnüffelt. Professor Riccardi heißt in Wahrheit Edward Klatt und hat bis vor 6 Jahren als Klempner gearbeitet. Als Klempner? Dabei hat er offensichtlich einer gewissen Agatha Ludens mehr als nur die üblichen Klempnerdienste erwiesen. Auf jeden Fall war er in ihren Scheidungsprozess verwickelt. 2 Jahre später starb dann der Mann von Agatha und hinterließ ihr einen kleinen pharmazeutischen Erzeugungsbetrieb. Und seitdem stellt die Firma die Vitalcreme und die Energiekapseln her. Dann hat dieser Klempner den ganzen Hokuspokus nur aufgebaut, um seine Ware an den Mann zu bringen. Nicht ganz. Es ist noch ein Dritter im Spiel. Der Rechtsberater der Firma, ein Mann namens Pulby. Ich bin überzeugt, dass die Idee mit der Sekte von ihm stammt. Von Pulby? Von Pulby. Und sie verdienen eine Menge damit. Allein schon die Spenden gehen in die Millionen. Sie beschäftigen sich also immer noch mit Sekten. Ich dachte, Sie schreiben an einem neuen Buch. Das ist nicht so richtig gelaufen. Ich habe es ein paar Wochen auf Eis gelegt. Wo lagen denn die Schwierigkeiten? Seit ich diesen Traum hatte, hatte ich immer wieder daran gedacht, Schwarm als Patient zu konsultieren. Aber ich konnte mich nicht dazu entschließen. Ich hatte Angst, darüber zu sprechen, denn hinter dem Traum stand etwas, worüber ich einfach nicht sprechen konnte. Also plauderte ich auch jetzt nur belangloses Zeug und verabschiedete mich bald. Bruder, ich habe auf Sie gewartet. Was wollen Sie? Ich muss Gewissheit haben. Gewissheit? Machen Sie Ihr Hemd auf. Was? Tun Sie das Messer weg, ich werde nicht weglaufen. Das können Sie auch gar nicht. Los, machen Sie Ihr Hemd auf. Warum? Was wollen Sie? Ich tue Ihnen nichts. Ich suche das Mal. Was für ein Mal? Das Mal des Antichristen. Gut, es ist alles in Ordnung. Sie gehören nicht zu Ihnen. Dann werden Sie mir helfen? Wie soll ich Ihnen helfen? Wer sind Sie überhaupt? Ich? Ein Auserwählter, ein für die Rache Auserwählter. Los, steigen Sie in Ihren Wagen, ich zeige Ihnen den Weg. Wir müssen ihn warnen. Der kleine Mann mit den blutigen Lippen. Die ganze Fahrt über hielt er ein Messer an meinen Hals und redete aufgeregt vom Feuer des Zorns. Ich fragte mich, ob er die Weiße Bruderschaft in Brand gesteckt hatte. Aber er behauptete, selbst Mitglied der Bruderschaft zu sein. Als wir vor einem prächtigen Haus hielten, blieb keine Zeit mehr darüber nachzudenken, wo wir eigentlich waren. Schnell, laufen Sie zum Feuermelder. Was haben Sie vor? Ich muss ins Haus. Tun Sie es nicht, es ist zu spät. Los, laufen Sie schon. Ich wollte nicht in das Haus gehen. Ich hatte Angst vor dem Feuer, aber ich musste. Vielleicht konnte ich dadurch etwas beweisen, mir selbst etwas beweisen. Jemand hatte den Mann, den ich fand, geknebelt und an ein Bett gefesselt. Er sollte wohl im Feuer umkommen. Ich machte ihn los, warf ihn mir über die Schulter und flüchtete wieder nach draußen. Dort legte ich ihn vorsichtig auf den Rücken und sah in die leblosen Augen von Professor Riccardi. Sein Gesicht stürzte auf mich zu und aus seinem Gesicht wurde ihr Gesicht. Hilf mir, hilf mir. Sieht schlimm für Sie aus. Das müssen Sie wirklich zugeben. Ich gebe gar nichts zu. Ich habe Ihnen alles gesagt. Wirklich? Warum holen Sie sich nicht den kleinen Mann mit den roten Lippen und Schwarm? Die Suche nach dem geheimnisvollen Verrückten läuft auf vollen Touren. Und Dr. Schwarm ist auf dem Weg hierher. Zufall. Das können Sie doch selbst nicht glauben. 2 Brände in 3 Tagen mit 2 toten Sektenführern. Und Sie sind zufällig immer als Erster am Tatort. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Dann wissen Sie eben nicht alles. Dr. Schwarm erschien und machte mit mir verschiedene Tests, die mir albern vorkamen. Aber mit den Ergebnissen schien er zufrieden. Mich beruhigte die Sache weniger. Was schließen Sie aus den Tests? Ich sagte schon, ich glaube nicht, dass Sie ein Pyromane sind. Aber in Ihrem Denken nimmt das Feuer einen ungewöhnlich großen Raum ein. Und was ist eigentlich Pyromanie? Wie kommt es dazu? Normalerweise entwickelt sich Pyromanie schon sehr früh, in der Pubertät. Und meistens kommen die Brandstifter aus zerrütteten Familienverhältnissen. Uneheliche Kinder, Stiefeltern oder Eltern, die fremdgehen, Inzucht. Eine unzureichende sexuelle Anpassung kann zu paranoider Schizophrenie führen. Symbolisch gesehen ersetzt das Legen des Feuers den Geschlechtsakt. Für euch Psychoärzte ist überall die Sexualität im Spiel. Bei Pyromanen ist die sexuelle Komponente nicht zu übersehen. Erst Erregung und Wunsch nach Befriedigung, dann Ekstase und Entspannung. Und weil die Befriedigung nicht lange vorhält, muss die Tat wiederholt werden. Aber warum suchen solche Menschen keine Hilfe? Das ist es ja. Die meisten Pyromanen gestehen nicht einmal sich selbst die Wahrheit ein. Manche sind während der Tat in einer Art Trance. Sie können sich nachher an nichts mehr erinnern. Andere hören Stimmen, die ihnen Befehle erteilen. Stimmen? Ja, sie haben das Gefühl, dass ein anderer das Feuer gelegt hat. Aber warum wollen Sie das alles wissen? Haben Sie noch nicht genug von dem Thema? Ich bin Journalist. Sie haben mir schon oft gesagt, dass Sie Angst vor Feuer haben. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Hat es in Ihrer Vergangenheit einen Zwischenfall gegeben, bei dem Feuer eine Rolle gespielt hat? Besser, wir unterhalten uns ein andermal weiter. Wenn Sie mich lassen, kann ich Ihnen vielleicht helfen, Phil. Danke, danke. Hilf mir, murmelt sie. Hilf mir. Ihre Lippen wölben sich vor. Sie verschlingt mich. Ah, ah. Hallo. Phil, Ed Cronin hier. Wo zum Teufel waren Sie gestern den ganzen Tag? Schauen Sie doch in die Zeitung. Na, das würde ich Ihnen empfehlen. Was ist in dieser Stadt nur los? Ich bestelle bei Ihnen zwei Geschichten für die Sonntagsbeilage und Sie landen in der größten Lokalstory der letzten Jahre. Ja, Phil Dempster, der Star-Reporter. Wollen Sie ein Autogramm? Ihren Artikel will ich, und zwar augenblicklich. Aber die Geschichte hat sich doch in Rauch aufgelöst. Quatsch, sie ist heißer denn je. Ich brauche eine Fortsetzung für morgen. Sie haben doch Riccardis Leiche gefunden, oder? Wie schnell können Sie mir 1000 Wörter liefern? Wieso denn Fortsetzung? Wir haben die Sache ganz groß herausgebracht. Für morgen brauche ich einen Exklusivbericht von Ihnen. Also, was ist? Sind Sie bis 6 in der Redaktion? Klar. Dann komme ich zu Ihnen. Gut. Und kämmen Sie sich. Wir machen noch eine Aufnahme von Ihnen. Soll ich einen Feuerwehrhelm aufsetzen? Halten Sie die Klappe und machen Sie sich an die Arbeit. In meinem Artikel stellte ich den kleinen, harlekin-gesichtigen Mann als die Schlüsselfigur heraus. Das war nicht weiter schwierig, weil ich damit die Wahrheit sagte. Er wusste, was hier gespielt wurde. Er wusste auch, warum. Und ich gab den Dummen für ihn ab. Grauen in der ganzen Stadt. Ist das Ihr Ernst? Oh ja, das ist mein Ernst. Die Serie wird ein Knüller. Lesen Sie den Artikel von heute. Die halbe Titelseite war dem Brand gewidmet. Cronin hatte die Sache so dargestellt, dass ich, oder eigentlich der Globus, die Heldenrolle dabei spielte. Und ich war nun im Begriff, die geheimnisvollen Brände aufzuklären, die die Stadt in Schrecken versetzten. Von jetzt an sind Sie mit der Story verheiratet. Der Alte will Sie richtig ausschlachten. Glauben Sie, dass dieser Verrückte die Brände gelegt hat? Den ersten vielleicht. Auf jeden Fall ist er bestens informiert. Er dürfte über eine ganze Menge Bescheid wissen. Das herauszufinden ist jetzt Ihre Aufgabe. Nein, meine Aufgabe ist es, am Leben zu bleiben. Die Geschichte mit dem Messer habe ich nicht erfunden. Sie dürfen mich jetzt nicht im Stich lassen, Phil. Sie brauchen sich auch nicht in Gefahr zu begeben. Halten Sie einfach die Augen offen. Dalton wird sich freuen, wenn er erfährt, dass einer seiner Hauptverdächtigen hier Detektiv spielt. Der Captain kann Ihnen gar nichts vorwerfen, glauben Sie mir. Davon habe ich mich überzeugt. Mein Stammlokal war voll besetzt, aber ich entdeckte eine Loge, in der ich allein essen konnte. Nur war ich nicht allein. Mir gegenüber saß ein Mädchen mit kupferrotem Haar, neben ihr ein blasser kleiner Kerl mit blutenden Lippen und daneben Riccardi. Während ich sein Gesicht anstarrte, veränderte es sich und zerrann in eine andere, verkohlte, verstümmelte Maske. Ein Brandstifter weiß manchmal nicht, was er getan hat. Der Alkohol enthemmt ihn und wenn er dann betrunken durch die Gegend zieht, steigen die Flammen auf. Oh, verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Warum stehen Sie dann im Dunkeln vor meiner Tür? Das Licht geht nicht. Ach ja, wer sind Sie? Ich bin Agatha Ludens. Bitte, Mr. Dempster, ich muss Sie unbedingt sprechen. Warum? Können wir nicht hineingehen? Sie sah gut aus, unverschämt gut. Und hatte sich für den Besuch bei mir auffällig zurechtgemacht. Kurzes gelbes Kleid, das beim Sitzen noch höher rutschte, große goldene Ohrringe. Worüber wollen Sie mit mir sprechen? Ach, Sie sind aber sehr direkt, Mr. Dempster. Ich hatte gehofft, wir könnten mein Kommen als einen freundschaftlichen Besuch ansehen. Sie meinen eine Totenwache. Immerhin ist Riccardi, ich meine Ihr Joe, tot. Wie grob von Ihnen. Ich bin nun mal ein grober Mensch. Sie haben ihn Joe genannt. Woher kennen Sie seinen richtigen Namen? Aus den Zeitungen. Also, was wollen Sie von mir? Ich möchte wissen, wer ihn getötet hat. Ach, warum fragen Sie das nicht die Polizei? Oder Ihren Rechtsberater, Mr. Pulby? Warum sagen Sie das? Immerhin ist er Ihr Geschäftspartner. Er war es, bis vor einem Monat. Oder wissen Sie das auch schon? Nein, das ist mir neu. Es gab Streit zwischen ihm und Joe. Wegen Ihnen? Ja. Don hat mir schöne Augen gemacht. Joe hat ihm gedroht. Womit? Das weiß ich nicht. Ihr Freund Joe hat es Ihnen nicht verraten? Dann überlegen wir doch mal gemeinsam, was es gewesen sein könnte. Vielleicht wusste Joe etwas über Pulby, was der gerne vertuscht hätte. Vielleicht hat das mit dem plötzlichen Ableben Ihres verstorbenen Mannes zu tun. Woher wissen Sie das? Riccardi hat ihm gedroht, auszupacken, wenn er nicht aus der Firma austritt. Ja, so ähnlich. Und jetzt wollen Sie wissen, ob Pulby hinter diesen Brandstiftungen steckt. Ob er Ihren Freund umgelegt hat. Ist er bei Ihnen gewesen? Hat er Sie bedroht, damit Sie den Mund halten? Und wenn ich Ihnen das nicht verrate? Dann gibt es Methoden, Sie umzustimmen. Nämlich? Sie öffnete ihre Handtasche und zeigte mir einen kleinen Revolver. Methode Nummer 1. Nummer 2, sie warf ihre Tasche zu Boden und sich in meinen Schoß. Diese Frau hatte Sinn für starke Effekte. Mich beeindruckte mehr, was da aus ihrer Tasche gefallen war. Entschuldigung, ich glaube, Sie haben da was fallen lassen. Streichhölzer, glaube ich. Jede Menge sogar. Rauchen Sie denn? Nein, ich sammle Streichholzpackungen. Ein Hobby von mir. Ach, ich habe schon von einer Menge Hobbys gehört, aber das habe ich noch Bitte, nie. Bitte, es ist wahr. Sie glauben doch nicht, dass ich... Ich glaube schon lange nichts mehr. Ich hatte ihr den Auftritt vermasselt. Im nächsten Moment warf sie schwungvoll die Tür hinter sich zu. Was sollte ich von dieser Dame halten? Ob sie Pulby in Verdacht bringen wollte, um von sich abzulenken? Vielleicht hatte ja sie die Brände gelegt, um ihren Gatten aus dem Weg zu räumen. Oder sie war wirklich eine Pyromanin. Wer sammelt schon heute noch Streichhölzer? Was hat Ihnen Mrs. Ludens über mich erzählt? Heute ist der Tag der ungebetenen Gäste. Was hat sie gesagt? Gesagt? Nicht viel. Glaubt sie, dass ich Riccardi ermordet habe? Ach. Natürlich glaubt sie es. Er hat es verdient. Aber ich gebe mich nicht mit Mord ab. Womit geben Sie sich denn ab, Mr. Pulby? Damit Mrs. Ludens und mich zu bespitzeln? Das ist eine ziemlich scharfe Bemerkung, Mr. Dempster. Also, was wollen Sie von mir? Ich denke, ich muss Ihnen etwas erklären. Ich bin im Sektengeschäft tätig. Ich habe gedacht, Sie sind nur Rechtsberater. Riccardi war nicht der Einzige, der in dieser Stadt eine Sekte betrieb. Ich habe mich vor kurzem mit 50% an der Weißen Bruderschaft beteiligt. Die Weiße Bruderschaft? Genau die. Sieht ganz so aus, als wollte jemand Sektenführer aus der Welt schaffen. Und das gefällt mir nicht. Und was sollte der Grund dafür sein? Keine Ahnung. Konkurrenzkampf vielleicht. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Sehen Sie sich mal die mächtigste Sekte an. Reden Sie mit Ogando. Wer ist das? Sie kennen ihn nicht? Auch ein Sektenführer. Tempel der lodernden Flamme. Na, woran denken Sie, wenn Sie das hören? An Brandstifter. Richtig. Jeder Feuernarr dieser Stadt dürfte seinem Verein angehören. Warum haben Sie das denn Captain Dalton nicht erzählt? Damit morgen mein Name in allen Zeitungen steht? Ach, ich arbeite doch auch für die Presse. Nur wenn ich Ihnen mein Okay gebe. Was soll das heißen? Ich möchte, dass Sie in meinem ganz persönlichen Auftrag zu Ogando gehen. Und wenn ich ablehne? Das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Ich will Ihnen nicht drohen, aber die Anhänger der Weißen Bruderschaft können sehr fanatisch sein. Manche tragen sogar Messer bei sich. Wie Ihr Freund mit dem Harlekin-Gesicht. Ein Privatdetektiv hätte natürlich gewusst, was er in einer solchen Situation zu tun hat. Privatdetektive wissen das immer. Man kann sie bedrohen, verprügeln oder anschießen. Alles prallt spurlos an ihnen ab. Nur war ich eben kein Privatdetektiv. Natürlich habe ich mit Pulby gesprochen. Er hat ein handfestes Alibi. Warum wollen Sie das wissen? Haben Sie einen Verdacht? Verdacht? Nein, er war bei mir. Ja, und? Was wollte er? Nichts Besonderes. Er dachte, ich wüsste vielleicht mehr als er. Haben Sie schon mal von der Kirche zur lodernden Flamme gehört? Natürlich. Wir waren auch schon dort und haben uns den Laden angeschaut. Zweimal in der Woche finden Versammlungen statt mit allem möglichen Feuerzauber. Der Chef läuft über brennende Kohlen und solche Spielchen. Billige Tricks, aber ganz eindrucksvoll. Aber sind nicht Sie der Sektenfachmann? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Pyromane sich dort besonders wohl fühlt. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Nur kann ich schlecht hingehen und sagen, hört mal her, Leute, hat einer von euch die zwei Sektenführer angezündet. Pulby hatte mir Angst gemacht. Aber vom Captain konnte ich mir keine Hilfe erwarten. Bestenfalls hätte er mir für ein paar Tage Polizeischutz geben können. Und was wäre danach gewesen? Nein, ich musste die Sache alleine weitertreiben. Auch wenn sie mir langsam über den Kopf wuchs. Das stört Sie doch nicht, wenn ich weitermache. Ich muss das Zeug aufweichen lassen. Und damit können Sie über Kohlen laufen? Ja, aber es kommt auch auf die richtigen Kohlen an. Und auf die Art, wie man auftritt. Haben Sie mich heute Abend gesehen? Nein, ich kam zu spät. Aber ich habe mitgekriegt, wie begeistert die Leute waren. Ja. Die meisten fliegen auf solchen Schwindel. Soll ich das in meinem Artikel schreiben? Nur zu, es stört mich nicht. Heute war mein letzter Auftritt. Sie lösen die Sekte auf? Richtig. Hat Dalton Ihnen Angst eingejagt? Ja, er hat mir geraten, es zu lassen. Also, wenn Sie etwas über meine Tricks wissen wollen, dann fragen Sie nur. Wenn Ihr Artikel erscheint, bin ich längst über alle Berge. Mich interessiert, ob Sie hier irgendwelche Pyromanen haben. Wieso? Arbeiten Sie für die Polizei? Ich arbeite für mich. Ich bin schon zweimal in Brandfälle verwickelt worden und ich will wissen, was dahinter steckt. Falls einer von meinen Anhängern ein Brandstifter ist, glauben Sie etwa, dass er mir das sagen würde? Oder nehmen Sie an, dass ich ein paar von Ihnen dazu abgerichtet habe, diese Feuer zu legen? Ich glaube gar nichts. Ich will nur hören, was Sie glauben. Captain Dalton hat sämtliche Namen aus meiner Kartei. Fragen Sie ihn. Ist einer von Ihren Anhängern zufällig ein kleiner Mann mit einem auffällig weißen Gesicht und aufgeplatzten Lippen? Gehört ihm dieses Messer? Dann kennen Sie ihn also. Ich habe ihn gestern Abend gesehen. Als ich die Tür öffnete, um nach Hause zu gehen, kam das Ding angesaust und er lief weg. Was ist denn das für ein komischer Vogel? Ich weiß es nicht. Haben Sie der Polizei davon erzählt? Ich habe schon genug Ärger, seit es in der Bruderschaft gebrannt hat. Meine Sekretärin ist schon halb tot vor Angst und will kündigen. Kündigen? Warum? Seit einer Woche bildet sie sich ein, dass ihr jemand nachgeht. Ich habe sie ausgelacht, aber seit der Sache mit dem Messer lache ich nicht mehr. Sie haben Angst? Ja, schreiben Sie das ruhig. Ich habe Angst. Ich habe mir ein nettes kleines Unternehmen aufgebaut und auf einmal ist der Teufel los. Es brennt, Leute werden ermordet und jemand wirft mit Messer nach mir. Ich weiß nicht, was das soll und ich bin auch gar nicht weiter neugierig. Ich haue ab. Brauchen Sie mich noch? Nein, Sie können gehen. Aber schließen Sie hinten ab. Was? Sie sollen abschließen. Ja, mach ich. Wer ist das? Das, meine Sekretärin. Marie Ridieu. Plötzlich war sie wieder aufgetaucht. Ausgerechnet als Sekretärin von Ogandu. Völlig verwirrt fuhr ich nach Hause. Dort war die Überraschung noch größer. Marie wartete schon auf mich, fiel mir in die Arme. Ich habe mich so nach dir gesehnt. Obwohl du geglaubt hast, dass ich der Brandstifter bin. Ich war schrecklich dumm. Aber als ich das mit Professor Riccardi in der Zeitung gelesen habe, erschien es mir einleuchtend. Warum hast du mir nicht erzählt, dass du bei Ogandu arbeitest? Ich habe mich geschämt, so wie du über Sektenführer gesprochen hast. Du bist mir doch nicht böse, dass ich so dumme Gedanken hatte. Du verzeihst mir doch. Da gibt's nichts zu verzeihen. Ich habe auch alle verdächtigt. Sogar dich, als du so plötzlich in Ogandus Büro aufgetaucht bist. Ich habe gekündigt, ich will dort nicht mehr arbeiten. Kannst du dir vorstellen, dass einer seiner Anhänger was mit den Bränden zu tun hat? Mir ist nichts aufgefallen. Was für ein Mensch ist dieser Ogando überhaupt? Wie benimmt er sich? Du meinst, er könnte... Du glaubst eher... Ich weiß es nicht. Das kommt einem wie ein Albtraum vor, nicht? Beruhige dich, ich bin doch bei dir. Ja. Komm, ich fühlte ihren Körper. Ich spürte, wie meine Arme sie umfingen. Genauso hatte ich Riccardi gehalten, als ich ihn umdrehte und sein Gesicht sah. Genauso hatte ich den anderen Körper in meinen Träumen gehalten. Hör auf, Philipp, ich kann nicht. Mach bitte das Licht an. Komm, ich bin doch bei dir. Du musst keine Angst haben. Philipp, nicht! Philipp, ich mach jetzt das Licht an! Das Licht flammte auf wie Feuer und ich starrte in das verkohlte Bild meiner Träume. Marjorie! Und dann brach alles aus mir hervor. Das ist passiert, als ich an der Ostküste war. Sie hieß Marjorie, war Malerin, ihr Haus lag an der Küste. Als mein erstes Buch fertig war, veranstalteten wir ein großes Fest, um unsere Verlobung bekannt zu geben. Es wurde viel getrunken, ein paar wollten schwimmen gehen. Marjorie war zu betrunken. Ich brachte sie ins Schlafzimmer und legte sie aufs Bett. Wie das Feuer entstanden ist, weiß bis heute niemand. Wahrscheinlich hat jemand eine Zigarette fallen lassen. Das dauerte nur ein paar Minuten. Die anderen wollten mich halten, aber ich riss mich los. Ich fand Marjorie auf dem Boden in ihrem Zimmer. Ich trug sie aus dem Haus. Draußen konnte ich ihr Gesicht sehen. Was war daraus geworden? Eine rote, aufgeplatzte Masse mit aus den Höhlen getretenen Augen. Bei diesem Anblick ging etwas in mir kaputt. Ich war 2 Tage bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, war alles vorbei. Hat man nicht angeklagt? Was? Kein Mensch wurde angeklagt. Es war ein tragischer Unfall, sagten die Zeitungen. Aber das hätte ja meine Zigarette sein können. Wenn du ihr Gesicht gesehen und gehört hättest. Gehört? Das ist mir erst wieder eingefallen, als ich Ricardo hier aus dem Haus gezogen habe. Ihre Stimme war ganz schwach und wie aus weiter Ferne. Das war ein Ächzen. Hilf mir, hilf mir. Sie ist dann in meinen Armen gestorben. Begreifst du jetzt, warum ich Angst hatte, warum ich trinken musste? Philipp. Ich habe das lange Zeit selbst nicht gewusst. Vielleicht ist es jetzt vorbei. Hast du noch Angst vor mir? Nein. Ja? Ogando hier. Sind Sie allein? Ja, warum? Kommen Sie sofort her. Ich habe eben Besuch gehabt. Ihren Freund mit dem weißen Gesicht. Er hat mir gesagt, was Sie wissen möchten. Er hat behauptet, er wollte mich warnen, weil ich der Nächste bin. Wer ist es? Kommen Sie, dann sage ich es Ihnen. Aber kommen Sie gleich. Mein Flugzeug geht in ein paar Stunden. Gut. Ich erwarte Sie. Und kommen Sie allein. Wer war das? Ogando. Er weiß, wer der Brandstifter ist. Was? Aber wie? Mein Freund, das Harlekin-Gesicht war eben bei ihm und hat ihn gewarnt. Ich muss sofort hin. Ogando will abreisen. Warum verständigt er nicht die Polizei? Keine Ahnung. Bitte pass auf dich auf. Ich setz dich bei deiner Wohnung ab. Wenn ich innerhalb einer Stunde nicht zurück bin, dann rufst du die Polizei. Einverstanden? Nein. Ich komme mit. Ich lass dich jetzt nicht allein. Na schön. Du kannst im Wagen auf mich warten. Vorsichtshalber schaute ich noch aus dem Fenster, bevor wir gingen. Die Limousine von Pulbi stand vor dem Haus. Also versuchten wir, durch den Hintereingang zu entkommen. Aber Pulbi musste schon im Flur gewesen sein. Marie konnte gerade noch nach draußen schlüpfen, aber ich hatte keine Chance. Ich schieße, wenn Sie nicht stehen bleiben. Schon gut. Sie gehen scharf ran, Dempster. Wo ist sie? Meinen Sie Mrs. Ludens? Sie wissen sehr gut, wen ich meine. Das Mädchen in meiner Wohnung war Marie Rieu, die Sekretärin von Ogando, nicht Mrs. Ludens. Das müssen Sie mir beweisen. Das kann ich nicht. Sie ist gerade durch die Hintertür. Wenn Sie Mrs. Ludens decken, decken Sie eine Brandstifterin und Mörderin. Wie kommen Sie denn plötzlich darauf? Sie hat gewusst, dass ich bei der Weißen Bruderschaft beteiligt bin. Sie wollte nicht, dass ich ihrem Verein die Schau stehle. Und Ricardi? Warum soll sie ihren Liebhaber ermordet haben? Da habe ich eine Neuigkeit für Sie. Ricardi wollte an mich verkaufen. Ich hatte den Vertrag schon vorbereitet. Pulbi, ich glaube das nicht. Und Ogando weiß, wer der Brandstifter ist. Er hat mich angerufen. Ich wollte gerade zu ihm. Wer ist es? Ich weiß auch nichts Näheres, nur dass Ogando bald die Stadt verlässt. Ich komme mit Ihnen. Wir fahren hin. Ich musste ihm versprechen, allein zu kommen. Dann überraschen wir ihn eben. Kommen Sie hier entlang. Stecken Sie Ihre Kanone weg. Ich laufe Ihnen schon nicht davon. Sind Sie sicher, dass wir hier nach oben kommen? Wenn das der richtige Keller ist, dann wird doch irgendwo eine Treppe nach oben führen. Mir gehen nur bald die Zündhölzer aus. Ich verstehe nicht, warum Ogando nicht aufmacht. Sie sind doch mit ihm verabredet. Deshalb ist es mir lieber, es merkt keiner, dass wir im Haus sind. Was ist? Ich bin nur gestolpert. Leuchten Sie doch mal in meine Richtung. Was ist denn das? Pulbi, Achtung, hinter Ihnen! Was? Ah! Ich hatte gerade noch das Aufblitzen des Messers gesehen, wie es hinter Pulbi durch die Luft sauste. Aber mein Aufschrei kam zu spät. Der Mann mit dem Harlekin-Gesicht. Mir blieb keine Zeit, mich um Pulbi zu kümmern. Ich musste abhauen, weiter den dunklen Gang entlang, bis ich endlich die Treppe nach oben fand. Phil, Gott sei Dank, dass du da bist. Was ist denn hier passiert? Was ist mit Ogando? Ich habe ihn getötet. Was? Es war eine Falle, er wollte dich umbringen. Hier, das ist sein Revolver. Jetzt mal der Reihe nach, von Anfang an. Nachdem ich von dir weg bin, kam ich hierher. Ich musste wissen, was los war. Du hättest lieber warten sollen oder die Polizei anrufen. Daran ist jetzt auch nichts mehr zu ändern. Ach, Phil, quäl mich doch nicht. Es ist schlimm genug, dass ich da hineingeschlittert bin. Ich habe mit meinem Schlüssel aufgemacht. Ogando muss wahnsinnig erschrocken gewesen sein, aber er hat sich nichts anmerken lassen. Er hat behauptet, du seist der Einzige, der es verdient, die Wahrheit zu hören. Und dann habe ich erst den Kanister gesehen. Welchen Kanister? Dort, den Benzinkanister. Und dann hat er den Revolver rausgezogen und mir erzählt, was er vorhat. Er wollte dich umbringen, dann das Haus anzünden, die Polizei verständigen und aussagen, er hätte dich in Notwehr erschossen. Er hat dich gehasst, Phil. Deine Nachforschungen waren ihm unbequem. Vermutlich wollte er alle anderen Sekten vernichten. Aber wie hast du ihm denn den Revolver wegnehmen können? Er war einen Moment unaufmerksam. Da bin ich mit einem Satz zu ihm hingesprungen, habe sein Handgelenk gepackt und ihm den Arm umgedreht. Dabei ist der Revolver losgegangen. Ist das alles? Ja. Die Polizei wird dich ins Kreuzverhör nehmen. Du wirst doch nicht etwa die Polizei anrufen. Was denn sonst? Phil. Dann sag mir, wie es wirklich gewesen ist. Ogando kann sich wohl kaum selbst in den Hinterkopf geschossen haben. Er muss sich umgedreht haben. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Hör auf, Marie. Er hat auf dem Stuhl gesessen, als du ihn erschossen hast. Er hat sich nicht gewehrt. Du hast dich angeschlichen und ihn erschossen. So war es doch. Liebling, du weißt nicht, was du redest. Doch. Allmählich wird mir so manches klar. Du bist mit der Absicht hergekommen, Ogando zu töten, weil der kleine Mann ihm verraten hat, dass du die Brandstifterin bist. Das ist doch Unsinn. Und statt damals nach Hause zu gehen, bist du zur Weißen Bruderschaft. Und mit dem Alibi, das du mir vor Dalton gegeben hast, hast du dir gleich selbst eines verschafft. Was? Aber mit einem hast du nicht gerechnet. Der Mann mit dem Harlekin-Gesicht muss dich gesehen haben. Dann hat er dich verfolgt und mitbekommen, wie du dich mit Riccardi verabredet hast. Und zu mir bist du heute nur gekommen, um mich auszuhorchen. Nach Ugandos Anruf hast du dann gehandelt. Was wirst du jetzt tun? Ich werde Dalton anrufen. Nein! Ah! Als ihre Bluse zerriss, konnte ich es sehen. Das Mal, nachdem der Mann mit dem Harlekin-Gesicht damals gesucht hatte. Ein Brandmal. Es stellte Phönix dar, den Feuervogel. Einen Augenblick lang hatte ich zu lang darauf gestarrt. Sie riss den Revolver vom Schreibtisch und schlug mir den Griff gegen den Schädel. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, lag ich gefesselt am Boden. Alles an mir war nass und stank nach Benzin. Wieder munter? Gut. Ich will, dass du es sehen kannst. Ich will nichts sehen. Lass mich aufstehen, Marie! Nein. Du wolltest doch wissen, wie es ist. Gib dir keine Mühe. Du kannst dich nicht befreien. So. Das sollte reichen. Findest du, dass ich schlimm bin? Mama hat gesagt, dass ich schlimm bin. Und dann ist sie gestorben. Marie, um Gottes Willen! Ist das nicht aufregend? Du kannst dir nicht vorstellen, wie herrlich es ist, wie großartig man sich dabei fühlt. Marie, hör auf! Oh, ich sorge schon dafür, dass es aufhört. Und auch, dass du aufhörst. Du und alle anderen, ihr Werkzeuge der Wollust. Siehst du das mal? Gott hat mir befohlen, es zu tun. Er hat mich hergeschickt, um alle Sünden fortzubrennen. Und alle Sünder. Nein! Jetzt kannst du verfolgen, wie es sich ausbreitet, wie es wächst. Und ich werde zusehen, wie du brennst. Spürst du es schon, Phil? Du Hexe! Du hast den Tempel niedergebrannt! Du sollst nicht dulden, dass die Hexe lebt! Ah! Der Mann mit dem Harlekin-Gesicht stürzte sich auf Marie und stieß ihr das Messer tief in den Brustkorb. Er war ganz plötzlich aufgetaucht. Vielleicht hatte er schon länger hinter der Tür gestanden. Um mich kümmerte er sich nicht. Als ich versuchte, mich am Schreibtisch hochzuziehen, stürzte der Tisch um und fiel auf mich. Dann nur noch Flammen und Rauch. In weiter Ferne hörte ich Stimmen. Ich fing Feuer. Was beschweren Sie sich, Philipp? Sie wurden rechtzeitig gefunden. An Ihnen ist noch alles dran und sitzen dürfen Sie auch schon wieder. Was ist aus dem kleinen Mann geworden? Konnte die Polizei seinen Namen feststellen? Ja, ja. Er heißt John Schuber. Wir haben auch sein Vorleben durchleuchtet. Typischer Paranoiker. Nur weil er Marie für eine Hexe gehalten hat. Der Meinung bin ich auch. Träumen Sie eigentlich noch? Was meinen Sie damit? Na, Ihren Traum von Marjorie. Sie haben mir doch davon erzählt. Ach so. Nein, der ist nicht wiedergekommen. Schwom hatte recht behalten. Seit damals habe ich nie mehr von Marjorie geträumt. Dafür hatte ich jetzt einen anderen Traum. Er befällt mich, wenn ich schlafen gehe, ohne betrunken zu sein. Dann sehe ich ein anderes Gesicht, mein eigenes. Ich sehe, wie es von Flammen verschlungen wird. Und ich höre mich schreien. Man muss das Feuer unter Kontrolle haben. Wer das Feuer beherrscht, beherrscht alles. Seit kurzem stelle ich gewisse Überlegungen an. Zusehen, wie es brennt. Zusehen, wie es lebt. Nicht, dass ich es im Ernst tun würde, aber es geht mir halt so im Kopf herum. Verbrennen. Verbrennen. Diese verbrannte Fratze. Diese verbrannte Fratze verbrennen. Verbrennen. Vielleicht könnte ich mich ja an das Feuer gewöhnen, damit ich keine Angst mehr davor haben muss. Und vielleicht kann ich auch meinen Traum damit bekämpfen. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Das ist keine Stimme. Es ist nur ein Satz in meinem Kopf. Feuer muss man mit Feuer ein bekämpfen. Ein einfacher Satz. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Vielleicht heute Abend schon? Feuerengel von Robert Block. Philipp Dempster, Edgar Selge. Marie, Katharina Palm. Cronin, Walter Renneisen. Agatha Ludens, Ulrike Kriener. Pulbi, Peter Fricke. Dr. Schwarm, Gerd Antoff. Mann, Jens Wawracek. Dalton, Roland Bayer. Und Ugandu, Herbert Weiker. In weiteren Rollen Burkhard Dabinus, Horst Raspe und Jutta Schmuttermeier. Ton und Technik Günther Hess und Susanne Herzig. Regieassistenz Holger Buck, Hörspielfassung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 1997.